Das Gleichnis des diesseitigen Lebens ist nur wie Wasser, das wir vom Himmel hinabsenden, worauf das Gewächs der Erde, von dem die Menschen und das Vieh verzehren, sich damit vermischt, bis dann, wenn die Erde ihren Prunk angenommen hat und sich geschmückt hat und ihre Bewohner meinen, dass sie Macht über sie hätten, kommt unser Befehl über sie bei Nacht oder bei Tag. Und da lassen wir sie abgemäht sein, als ob sie am Tag zuvor nicht in Blüte gestanden hätte. So legen wir die Zeichen ausführlich dar für Leute, die nachdenken.